Ehrwürdige Priesterin der Artemis, tritt vor! Nun denn, du setzest würdig, Königin. Mit diesem Schmähungswort muss ich gestehen, den Taten dieses Tags die Krone auf. Nicht bloß, dass du, die Sitte wenig achtend, den Gegner dir im Feld der Schlacht gesucht. Nicht bloß, dass du, statt ihn in Staub zu werfen, ihm selbst im Kampf erliegst. Nicht bloß, dass du zum Lohn dafür ihn noch mit Rosen kränzest. Du zürnst auch deinem treuen Volke noch, dass deine Ketten bricht. Du wendest dich und rufst den Überwinder dir zurück. Wohlan denn, große Tochter Tanais, so bitt ich, ein Versehen war's, weiter nichts, für diese rasche Tat dich um Verzeihung. Das Blut, das sie gekostet, reut mich jetzt, und die Gefangenen, eingebüßt um dich, wünsch ich von ganzer Seele mir zurück. Frei in des Volkes Namen sprech ich dich. Du kannst den Fuß jetzt wenden, wie du willst, kannst ihn mit flatterndem Gewand ereilen, der dich in Fesseln schlug. Also ja willst das heilge Kriegsgesetz. Uns aber, uns vergönnst du, Königin, den Krieg jetzt aufzugeben und den Fuß nach Themiskyra wieder heimzusetzen. Wir mindestens, wir können jene Griechen, die dort entfliehen, nicht bitten, stillzustehen. Nicht so wie du, den Siegskranz in der Hand, zu unserer Füße Staub sie niederflehen. Rotwe. Schwesterherz. Bleibe bei mir. Im Tod, du weißt. Was bebst du, meine Königin? Nichts. Es ist nichts. Ich werde gleich mich fassen. Ein großer Schmerz traf dich. Begegne ihm groß. Sie sind verloren. Meine Königin? Die ganze junge Prachtschar, die wir fällten. Sie sind's durch mich. Beruhige dich. Du wirst sie in einem anderen Krieg uns wiederschenken. Oh, niemals. Meine Königin? Oh, niemals. Ich will in ewige Finsternis mich bergen. Ein Herold naht dir, Königin. Von dem Peliden. Ach, was werde ich hören? Ach, Protoe. Heiß ihn wieder gehen. Was bringst du? Mich sendet dir Achilleus, Königin, der schildumkränzten Meriides Sohn. Und lässt durch meinen Mund dir kündigen? Weil ich Gelüst treibt, als Gefangenen ihn nach deinen Heimatfluren abzuführen, ihn aber auch hinwiederum Gelüst nach seinen heimatlichen Fluren, dich, so fordert er zum Kampf auf Tod und Leben noch einmal dich ins Feld hinaus, auf dass das Schwert des Schicksals Ehrnetzung entscheide in der gerechten Götter Angesicht, wer würdig sei. Du oder er von beiden, den Staub nach ihrem heiligen Beschluss zu seines Gegners Füßen aufzulecken. Hast du's auf solchen Strauß zu wagen Lust? Es ist nicht möglich, meine Königin. Der Sohn des Peleus fordert mich ins Feld? Zum Kampf, ja, meine Herrscherin, so sagt er. Der mich zu schwach weiß, sich mit ihm zu messen? Der Ruf zum Kampf mich, Protoe, ins Feld? Hier diese treue Brust, sie rührt ihn erst, wenn sie sein scharfer Speer zerschmetterte? Des Tempels unter Wipfeln denkt er nicht? Was ich ihm zugeflüstert, hat sein Ohr mit der Musik der Rede bloß getroffen? Vergieß den Unempfindlichen. So ward die Kraft mir jetzt so ihm zu stehen. So soll er in den Staub herab. Und wenn Lapiten und Giganten ihn beschützen. Du willst im Kampf dich stehen, will ich mich. Er soll im Angesicht der Götter mich, die Furien auch, ruf ich herab, mich treffen. Zeus ruf ich mit allen seinen Donnern mir herab. Herbei, Ananke, Führerin der Hunde, du mit den Elefanten, Tyroe! Königin! Ihr Sichelwagen kommt, ihr Blinkenden, die ihr des Schlachtfelds Erntefest bestellt, kommt, kommt, in gräuligen Schnitt herein, herbei! Und ihr, die mich her! Du ganzer Schreckenspomp des Kriegs! Dich ruf ich! Vernichtender! Entsetzlicher herbei! Geliebte meiner Seele, höre mich! Auf, Tigris, jetzt! Dich brauch ich! Auf, Liene! Auf mit der Zottelmähne, du Melampus! Auf, Oxus, der den Eber niederreißt und der dem Leuen nicht erwebt! Hyrkan! Oh, sie ist außer sich! Sie ist wahnsinnig! Dich, Ares, ruf ich jetzt! Dich, Schrecklichen! Dich, meines Hauses, hohen Gründer an! Oh, deinen Erzmann wagen mir herab! Wo du der Städte Mauern auf und Tore zermalmst, vertilger Gott, gekeilt in Straßen der Menschen rein, jetzt auch niedertrittst. Oh, deinen Herzen wagen mir herab, dass ich den Fuß in deine Muschel setze, die Zügel greife, durch die Felder reue und wie ein Donnerkeil aus Wetterwolken auf dieses Griechenscheitel niederfalle. Ihr Ewgen, was beschlosst ihr über uns?